Vier kleine Schrubberbürstchen wollten Döner haben. Damit es Döner geben kann, musste eine sterben. Aua. Wollten Panzer fahren, einer wurde überrollt, aua, da war es nur noch zwei. Kleine Schrubberbürsten wollten Haifischen gehen. Damit es was zu fischen gab, musste einer fliehen. Oh, Köder, ich, oh, oh, oh. Eine kleine Schrubberbürste fühlte sich so allein. Ist der Panzer noch da? La la la la la la la. Oh, Panzer? Schlüssel? Benzinerin?